Die erfolgreichen Werktätigen des Bereiches für Seidenbau aus allen Gebieten der DVK unternahmen in Pyongyang eine Exkursion. Sie trafen am 30. November in Pyongyang ein und bezeichneten den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il im Sonnenpalast Kumsusan Hochachtung. Sie besichtigten Manjung-dae, Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung, das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg, den Palast der Wissenschaft und Technologie und die Ausstellung über drei Revolutionen. Sie seien sich die Revolutionsoper »Ich sehe den Sieg der Revolution« und das Schauspiel »Blutader« an. Im Wasserpark Munsu, im Naturmuseum, im zentralen Tiergarten und an verschiedenen Orten verbrachten sie fröhliche Tage und verließen am 5. Dezember die Hauptstadt Pyongyang.